Damit endete Papas Geschichte. Vielleicht verlor er das Interesse an seiner Fantasy-Version ihres Jagdausflugs im Jahre 1978, aber das glaube ich nicht. Diese wenigen letzten Zeilen erschienen mir wie eine Klimax. Ich zog ein Belegexemplar von »Das Blitzgewitter« aus dem Regal über seinem Schreibtisch, vielleicht dasselbe, in dem ich nicht lange nach dem Tod meiner Mutter geblättert hatte. Ein gezackter Blitzstrahl traf die Scheune, er schlug mit hohlem Krachen ein, das wie der Knall einer in eine Decke gewickelten Schrotflinte klang. Jack hatte kaum Zeit, ihn wahrzunehmen, bevor der auf den Blitz folgende Donner brüllte. Er sah, wie die Wetterfahne, ein eiserner Hahn, sich in der Hitze verfärbte und sich wild zu drehen begann, während sie schon absackte und die Feuersbrunst das Scheunendach hinabrann. Das war nicht der Wortlaut der handschriftlichen Version, aber der Text war sehr ähnlich und besser, dachte ich. Das muss etwas bedeuten, sagte ich mir. Er hat die Zeilen, die Bilder beibehalten, weil sie gut waren oder gut genug. Mehr steckt nicht dahinter. Ich dachte an den Anruf meiner Mutter an jenem Tag im November 1978. Der lag viele Jahre zurück. Aber ich erinnerte mich deutlich an ihren ersten Satz. Deinem armen Vater ist auf ihrem Jagdausflug im 30-Meilen-Wald irgendwas zugestoßen, und Butch auch. Ich brauche nicht gleich heimzukommen, anscheinend ging es den beiden gut, solle das aber am Wochenende tun. Mama meinte, sie hätten sich angeblich verlaufen, obwohl beide den 30-Meilen-Wald zu gut kannten, als dass sie sich darin hätten verirren können. »Wie ihre Westentasche«, murmelte ich. Das hat sie damals gesagt, aber... Ich schlug in Papas Manuskript nach. Erzählte ich ihr, sein im Wald in Lebensgefahr geraten, irgendein Jäger habe auf etwas geschossen, was er für ein Stück Wild hielt, und die Kugel sei zwischen uns hindurchgegangen. Welche Version stimmte? Keine von beiden, wenn man dem Manuskript vertraute. Das war irgendwie der Punkt, ab dem ich Papas Geschichte zu glauben begann, oder... Nein, das stimmt nicht ganz, weil sie weiterhin zu fantastisch war, aber hier öffnete sich die Tür zum Glauben. Hatte er seiner Frau jemals erzählt, was er für die wahre Geschichte hielt? War das möglich? Ja, könnte sein. Eine Ehe basiert auf Ehrlichkeit. Zugleich ist sie ein Speicher geteilter Geheimnisse. Das erste Spiralnotizbuch hatte er nur zur Hälfte vollgeschrieben, die restlichen Seiten waren leer. Als ich es in die Hand nahm, um es in die untere Schublade zurückzulegen, flatterte ein Zettel heraus, der zwischen dem letzten Blatt und dem Rückendeckel gesteckt hatte. Ich hob ihn auf und sah, dass es eine Quittung der Gemeinde Harlow für die Firma L&D-Transporte war, die meiner Ansicht nach seit mindestens 50 Jahren nicht mehr existierte. L&D hatte Grundsteuer für die Jahre 2010 bis 2050 gezahlt, zu dem 2010 gültigen Hebesatz, für ein Grundstück am Gillespie Creek in der Gemarkung TR90. Eine Einmalzahlung für 4 Jahrzehnte. Ich lehnte mich in Papas Sessel zurück und starrte den gezahlten Betrag an. Ich glaube, dass ich dabei »heiliger Scheiß« gesagt habe. Eine Vorauszahlung zum Hebesatz von 2010 war vermutlich ein gutes Geschäft gewesen, aber eine Laufzeit von 40 Jahren hatte es in dieser Stadt, wo die meisten Bürger eher Steuerschulden hatten, bestimmt noch nie gegeben. Wie die Quittung bewies, hatte L&D-Transporte, mit anderen Worten Laird Carmody und Dave Lavadier, über $100.000 hingelegt. Natürlich hatten sie sich das leisten können, aber wozu das Ganze? Darauf schien es nur eine Antwort zu geben. Sie hatten die kleine Jagdhütte davor bewahren wollen, das Opfer einer Baulanderschließung zu werden. Weshalb? Weil das außerirdische Brillenetui immer noch dort draußen lag? Das erschien mir unwahrscheinlich. Ich vermutete, dass Plünderer längst alles aus der Hütte geschleppt hatten, was auch nur entfernt wertvoll war. Wahrscheinlich war eher... Das war etwas leichter zu glauben, dass mein Vater und sein Freund den Wunsch gehabt hatten, den Ort ihrer Begegnung mit Außerirdischen zu erhalten. Ich beschloss, dort hinauszufahren.